schau nur auf ihn. Schau nur auf ihn. Weißt du, tu alles andere weg. Oh, tu alles andere weg. Gott hat neue Dimensionen seiner Gegenwart. Oh, seiner Gegenwart für dich. Und diese Dimensionen wollen wir eintauchen heute Morgen. Oh, tu alles weg. Bring jeden Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi. Halte nichts mehr zurück. Halte nichts mehr zurück. Oh, es ist die Zeit der Hingabe. Hingabe. Die Zeit des Glaubens. Die Zeit des Vertrauens. Oh, die Zeit. Die Zeit der Liebe. Die Zeit, seine Liebe. Seiner Liebe zu glauben. Seiner Liebe zu vertrauen. Vollem Vertrauen vorwärts zu gehen, alle Brücken wirklich hinter sich zu lassen, alle Brücken abzubrechen, alles hinter dir lassen, ihm zu vertrauen, oh, ihm tiefer, weißt du, tiefer, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Gott sehnt sich nach dir, er sehnt sich nach dir und du sehnst nach ihm und ihr begegnet euch in der Tiefe. In der Tiefe findet die Begegnung statt. In seiner Ruhe, in der Stille. Ich habe so das Bedürfnis, lasst uns alle niederknien. Lasst uns niederknien vor diesem Herrn. Oh. Oh. Lasst uns niederknien. Weißt du, es ist ein äußeres Zeichen einfach, dass wir ihn als den Herrn unseres Lebens anerkennen. Dass wir uns vor ihm beugen. Und wir sagen dir, Herr, wir brechen alles Bekannte hinter uns ab. Und wenn vielleicht auch unsere Seele sich dabei noch fürchtet, so vertrauen wir dir, Herr. Und wir glauben dir, Herr, dass du uns immer tiefer in dich hineinführst. Dass du das Beste für uns vorbereitet hast. Dass deine Wege die besten Wege für uns sind. Wir wollen keine eigenen Wege mehr gehen, Herr. Wir wollen nicht mehr außerhalb von deinen Wegen gehen, Herr. Sondern wir wollen nur noch in deinen Wegen gehen. Du bist die Nummer eins in unserem Leben. Sag's ihm, sag ihm, Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Sag's ihm, oh, sag's ihm, Jesus. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich. Und bitte ihn einfach um Vergebung, wo du abseits von seinen Wegen gewandelt bist, wo noch Zweifel waren, ob Gott wirklich gut ist, wo noch Zweifel waren, ob er es wirklich gut mit dir meint. Bitte ihn um Vergebung. Und dann entscheide dich. Ja, Jesus. Ich vertraue dir. Ich glaube dir, dir, Jesus, dir. er ist da. Er ist da. Jesus ist da. Er ist real. Das, was er für dich am Kreuz getan hat, ist real. Es ist real. Es ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Und er ist das Leben. Er ist dein Weg. Er ist deine Wahrheit. Und er ist dein Leben. Ohne ihn können wir nichts tun. Und egal, was die Welt sagt, egal, was der Feind versucht, dir einzureden, völlig egal. Du weißt, Jesus ist mein Weg. Er ist meine Wahrheit. Er ist mein Leben. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für mich auferstanden. Jesus hat mich erlöst. Und du gehst den Weg mit Jesus. Volle Kraft voraus. Weißt du, volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Mit allem, was du hast, mit allem, was du bist. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Weißt du, volle Kraft voraus. Er hat dir seine Kraft gegeben. Seine Kraft ist da. Er schüttet seine Kraft aus auf dich, damit du das tun kannst, was er für dich vorbereitet hat. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Ah, oh, lass ihn danken. Oh, yes. Jesus ist Sieger in meinem Leben. Jesus ist Sieger. Und weißt du was? Du bist Sieger mit ihm. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott sagt dir, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und ich will dich segnen. Er ist bei dir und er geht mit dir in dieses neue Jahr hinein. Und ich sag dir, du wirst wie noch niemals zuvor unter seinem Strom schwimmen und leben und Frucht bringen, wie noch nie zuvor. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Nie, niemals. Denn dein Gott ist mit dir. Und er ist immer stärker als alles andere. Und weißt du warum? Weil Jesus lebt. Er ist real. Er ist real. Das, was er für dich vollbracht hat, ist real. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. Und dieser Wahrheit glauben wir. Dieser Wahrheit vertrauen wir. Und diesem Herrn Jesus Christus folgen wir alle Zeit unseres Lebens. Und er nimmt uns immer höher und höher und höher, immer tiefer hinein in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit. Höher und höher und höher. Neue Dimensionen, neue Dimensionen in ihm. Setz dich frei über deinem Leben. Neue Dimensionen, neue Tiefen in ihm, neue Zeiten. Neue Zeiten der Erquickung, der Erholung, der Stille, der Gemeinschaft mit ihm. Und du wirst es erleben. Du wirst es erleben. Freust du dich? Ja, Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Wow, wow, wow. Jesus, wir lieben dich. Halleluja. Liebst du Jesus? Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Schön, euch alle zu sehen im neuen Jahr. Halleluja. Ein gesegnetes, fröhliches neues Jahr wünsche ich euch noch, wenn ich es nicht schon getan habe. Wir haben ja Silvester gefeiert, ins neue Jahr reingefeiert, einige waren dabei, aber jeden, den ich es noch nicht gewünscht habe, gutes neues Jahr, sag mal zu deinem Nachbarn, gutes, gesegnetes, fröhliches, neues Jahr, Freude, erfülltes, neues Jahr. Halleluja. Halleluja. Und damit die Freude so richtig gut losgeht, dachte ich, wir fangen das neue Jahr auch mal mit dem einen oder anderen Witz an. Okay, Neujahrswitze. Wie viele von euch mögen Blondinenwitze? Meine Frau liebt Blondinenwitze. Halleluja. Ja, irgendwie die Menschen müssen immer irgendjemanden finden, an dem sie es auslassen können. Das ist, wenn es nicht die Blondinen sind, sind es die Ostfriesen. Wenn es die Ostfriesen nicht sind, sind es die Österreicher. Wer auch immer. Bei den Österreichern sind es natürlich die Deutschen. Und so weiter und so fort. Aber ich finde den ganz gut. Warum lächeln Blondinen immer, wenn es gewittert, wenn es blitzt? Warum lächeln Blondinen immer, wenn es blitzt? Sie denken, Gott will ein Foto machen. Halleluja. Preis den Herrn. Sag zu deinem Nachbarn, du bist fotogen. Halleluja. Und der andere, der geht so, sagt eine Blondine zu ihrer Freundin, du, ich habe dieses Puzzle in 3 Monaten geschafft, stell dir vor. Und dann sagt die Freundin, was, und darauf bist du stolz, in 3 Monaten, sagt die Blondine. Ja klar, da steht drauf, von 4 bis 6 Jahren. Okay, Halleluja, jetzt gehen wir schnell in die Bibel rein. Lass mich auf andere Gedanken kommen. Nein, Halleluja. Weißt du das? Ach, Gott hat auch Humor. Halleluja. Schau dir Jesus in der Bibel an. Jesus hatte viel Humor. Halleluja. Der hat manchmal echt Sachen gemacht, du. Ich sag's dir. Halleluja. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Heute möchte ich mit euch nach Epheser 1, Vers 17 gehen. In das Gebet von Paulus zu Beginn dieses Jahres. Ich glaube, Paulus betet im Himmel immer noch für uns. Das gleiche Gebet. Jesus betet dieses Gebet für uns. Davon bin ich überzeugt. Das heißt ja in der Bibel, er sitzt zur Rechten Gottes, um sich für uns zu verwenden, um für uns zu beten. Und ich glaube, er betet für uns so ähnlich wie der Apostel Paulus betet, nämlich dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Macht an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Halleluja. Ihr Lieben, es beginnt damit, dass Paulus betet und sagt, er möchte, dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchtet, dass wir was erkennen? Drei Dinge. Zum einen die Hoffnung unserer Berufung. Mit anderen Worten, die sichere Erwartung, dass Gott eine gewaltige Berufung für unser Leben hat. Hast du diese sichere Erwartung am Anfang dieses Jahres? Hast du diese Gewissheit? Hast du diese Klarheit? Ich frage dich, hast du diese Klarheit? Halleluja, Clarissa, hast du diese Klarheit? Zu Beginn dieses Jahres ein Bewusstsein der Hoffnung seiner Berufung. Hast du diese Klarheit? Hast du diese Klarheit? Gabi, hast du diese Klarheit zu Beginn dieses Jahres, dass er eine gewaltige Hoffnung für deine Berufung hat, dass er etwas Gewaltiges mit dir vorhat? Amen. Er betet, dass wir diese Klarheit haben. Und er betet zweitens, dass wir eine Offenbarung haben des Reichtums der Herrlichkeit seines Erbes in uns. Weißt du, nicht das Erbe, das deine Eltern dir mitgegeben haben oder deine Großeltern oder deine Vorfahren oder deine Ahnen oder wer auch immer, sondern er spricht von einem Erbe, das Gott dir direkt neu gegeben hat, direkt vom Himmel gegeben hat. Ein himmlisches Erbe, ein göttliches Erbe. Bist du dir bewusst, was für ein Erbe Gott dir gegeben hat? Frag mal deinen Nachbarn, bist du dir bewusst, was für ein Erbe Gott dir gegeben hat? Halleluja. Völlig neues Leben. Er hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in den Bereich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja, ein neues Erbe. Weißt du, er hat dich rausgenommen aus deinem irdischen Stammbaum und hat dich in einen völlig neuen Stammbaum hineinversetzt, in eine Abstammung vom Himmel, in eine himmlische DNA sozusagen, mit himmlischer Abstammung, mit himmlischem Blut in deinen Adern. Das Blut Jesu hat bezahlt dafür, dass du ein gewaltiges Erbe bekommen hast vom Vater. Amen. Sag mal, ich habe geerbt. Sag mal zu deinem Nachbarn, nur dass du es weißt. Ich habe geerbt. Und zwar gewaltig. Halleluja. Viel mehr, als irgendjemand hier auf der Erde erben kann. Und er sagt drittens, wir sollen uns der überragenden Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, bewusst werden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Mit anderen Worten, er betet, dass wir uns bewusst sind, welche Kraft, welche Macht uns Gott gegeben hat, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt kommt der Vers 20, den ich gerade schon gelesen habe, und auf den möchte ich heute ganz besonders raus. wir haben schon einige Predigen über die Verse 18 bis 20 gehört, aber Gott hat mir letzte Woche, hat er mich auf etwas hingewiesen, er gesagt, da ist ein Schlüssel drin. Weil er sagt nämlich Folgendes in Vers 20, nachdem er gesagt hat, wir sollen uns dessen allen bewusst werden. Und er endet damit, die Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wie viele von euch wollen sich nicht nur der Kraft bewusst sein, die Gott in dich hineingelegt hat, wie viele von euch wollen sie auch wirksam sehen? Amen. Wie viele wollen sie wirksam sehen 2024? Wie viele wollen die Kraft Gottes in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa wirksam sehen 2024? Also wir brauchen die wirksame Kraft Gottes. Halleluja. Und jetzt sage ich dir, Vers 20 gibt dir den Schlüssel, wie sie wirksam wird in deinem Leben. Er sagt dir nämlich, diese Kraft oder diese Wirksamkeit hat er in Christus wirksam werden lassen, in dem heißt immer, jetzt kommt wie. Amen. Wie hat er sie wirksam werden lassen? Er hat sie wirksam werden lassen, in dem. Gott hat mich auf dieses Wort in dem hingewiesen. Er hat gesagt, schau mal, da steht in dem. In dem. Und was hat er gemacht? Er hat ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt in der himmlischen Welt. Und dann kommt diese Aufzählung hoch über alle Gewalten und so weiter. Mit anderen Worten, die Wirksamkeit der Kraft Gottes oder die anders ausgedrückt, die Kraft Gottes wurde wirksam, indem er Jesus aus den Toten auferweckt hat und von ihm sagt die Bibel, dass er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Amen. Das heißt, Gott wollte nie dabei stehen bleiben, Jesus aus den Toten aufzuerwecken, sondern er möchte genauso und er wollte genauso dich und mich aus den Toten auferwecken. Amen. Und mit ihm, sagt Epheser 2, Vers 6, sagt er, mit ihm sind wir auferweckt. Amen. Wer Jesus glaubt, wer dem stellvertretenden Werk von Jesus Christus glaubt, ist mit ihm auferweckt. Amen. Wir sind mit ihm auferweckt. Wir sollen sein wie er in dieser Welt. Halleluja. Römer 8, Vers 29 heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Amen. Also wenn hier die Bibel sagt, er hat seine Kraft wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt, erstens, und zweitens zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, dann heißt es, dass er seine Kraft genau auf die gleiche Weise auch in unserem Leben wirksam werden lassen möchte. Amen. Und was heißt das? Ich sage nochmal die zwei Dinge, beziehungsweise das erste habe ich schon gesagt, das zweite muss ich noch besonders erwähnen. Wie hat er sie wirksam werden lassen? Indem er ihn erstens aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, indem er ihm ein neues Leben gegeben hat. Amen. Wenn jemand in Christus ist, was hat er dann? Ein neues Leben. Amen. Neue Schöpfung. Halleluja. Neues Leben. Neue Schöpfung. Neues Leben. Amen. Also in Christus hast du ein neues Leben. Zweitens, was hat er noch? Wie wird die Kraft noch wirksam? Indem er ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. So ist die Kraft wirksam geworden. Was sagt Paulus? In Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und... Sag und. Und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Mit anderen Worten, die gleiche Position, die Jesus bekommen hat vom Vater, nämlich sitzen zur Rechten Gottes in der himmlischen Welt, die gleiche Position ist für jeden im Geist bestimmt, der dem Erlösungswerk, mit anderen Worten, dem Evangelium glaubt und sich damit identifiziert. Dem Evangelium glauben, ich muss immer wieder sagen, heißt sich identifizieren mit dem Erlösungswerk. Das ist so, wie es verstehen viele Christen nicht. Sie denken, dem Evangelium glauben heißt einfach, ich glaube, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Aber ich sage dir, das reicht nicht aus. Dass Jesus vor 2000 Jahren von den Toten auferstanden ist, ist schön und ist toll, aber es ändert noch nicht dein Leben, wenn du dich nicht damit identifizierst. Amen. Dass Jesus für uns gekreuzigt wurde, ist wunderbar und ist Ausdruck der Liebe Gottes. Aber es ändert noch nichts in deinem Leben, wenn du dich nicht damit identifizierst. Wenn du nicht sagst, hey, ich bin mit Christus gekreuzigt, wie Paulus gesagt hat. Mein altes Leben ist gestorben und ich bin mit ihm auferweckt und ich habe mit ihm ein neues Leben empfangen und ich sitze mit ihm zur Rechten des Vaters in der himmlischen Welt. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, wenn wir Jesus aufnehmen, dann sind wir sowohl auferweckt, als auch wir sitzen zur Rechten Gottes in der himmlischen Welt. Und jetzt sagt Paulus, indem wir das ergreifen, letztendlich, wird die Kraft Gottes in unserem Leben wirksam. Weißt du, es ist die eine Sache und deswegen betet Paulus auch um eine Offenbarung Gottes und er betet durch um eine geistliche Substanz, weil es ist das eine zu wissen. Viele von uns haben das schon x-mal gehört, wenn du schon ein paar Jahre bei Glory Life dabei bist, hast du es schon x-mal gehört, dass wir mit ihm auferweckt sind und mit ihm versetzt sind an himmlische Worte. Aber weißt du, er spricht hier von einer realen Wirksamkeit und reale Wirksamkeit bedeutet auch, dass wir diese Position real einnehmen müssen, damit es wirksam wird. Wo wird seine Kraft wirksam? Von wo wird die Kraft Gottes in deinem Leben wirksam? In oder aus der Position in Christus an himmlischen Orten. Amen. Und da reicht es nicht aus, dass du weißt, ah, legal, ich bin versetzt an himmlische Orte. Das ist nur Blabbers sozusagen. Ja, ich bin versetzt an himmlische Orte. Halleluja. Es ist gut, wenn du das dir bewusst machst, wenn du es sagst. Aber noch besser ist, wenn du es praktizierst. Weil wenn du es praktizierst, sagt die Bibel, dann wird diese Kraft wirksam. Sie wurde in Christus wirksam, indem er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Da wurde sie wirksam. Halleluja. Welche Kraft wurde wirksam? Es wurde die Kraft wirksam, die Hoffnung der Berufung zustande bringt. Es wurde die Kraft wirksam, die den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen hervorbringt. Wie von euch wollen 2024 erleben, dass der Reichtum des Erbes Gottes in deinem Leben hervorkommt? Amen. Dass es sichtbar wird mit anderen Worten, dass es real wird. Wir haben letzte Woche proklamiert, dass wir real das Land einnehmen in diesem Jahr. Amen. Das ist ein Jahr der Offensive. Es ist nicht ein Jahr für Passivität. Es ist nicht ein Jahr, ich sag dir, es ist ein Jahr, wo wir als Leib Christi wirklich die noch offene Tür, die noch Tür der Gnade offensiv, so offensiv wir nur können, nutzen müssen, um positioniert zu sein für das, was kommt. Amen. Es ist so wichtig. Weißt du, wir brauchen die Wirksamkeit seiner Kraft. Es reicht nicht aus, irgendwas zu wissen als Christ, sondern wir brauchen die Wirksamkeit. Wie wird es wirksam? Indem wir uns mit ihm positionieren an himmlischen Orten. Jetzt schauen wir uns mal genau an, wie positionieren wir uns? Weißt du, ich glaube, dass man das ganz bewusst praktizieren kann. Amen. Ich glaube, dass man es ganz bewusst praktizieren kann. Und ich glaube, dass wir es ganz bewusst praktizieren sollten. Immer wieder, am besten jeden Tag. Also die Frage ist ja, aus welcher Position gehst du in deinen Tag hinein? Gehst du aus einer Position des, weißt du, des Verhaftetseins in den irdischen Zwängen, sage ich mal, in den Erwartungen, in den Dingen, die auf dich einströmen, in dem, oh ja, ich muss noch das und das und das und ja, und heute ist das und oh ja, und da brauche ich noch und dies und jenes. Gehst du in dieser Position in den Tag hinein oder gehst du aus einer Position, ich sag mal, von oben in den Tag hinein? Und von oben hat nichts mit Stolz zu tun, sondern von oben ist eine geistliche Position. Amen. Von oben wird die Kraft wirksam. Sag mal, von oben wird die Kraft wirksam. Schau, Paulus tut nicht umsonst so genau beschreiben, worüber Gott Jesus und damit auch uns gesetzt hat. Weil es ist interessant, ich meine, er beschreibt hier Jesus, er sagt hier, diese Kraft wurde in Jesus wirksam, und nur ein paar Verse weiter unten kommt diese Aussage, dass er uns mit auferweckt und mitsitzen hat lassen. Das heißt, es geht hier um uns die ganze Zeit. Ja, im Epheserbrief geht es die ganze Zeit, der Epheserbrief ist ein genialer Brief, weil da geht es die ganze Zeit darum, die Gemeinde hervorzubringen in ihrer vollen Kraft und in ihrer vollen Herrlichkeit. Darum geht es die ganze Zeit, den ganzen Epheserbrief. Der Epheserbrief ist der Brief für die herrliche Gemeinde der Endzeit. Amen. Halleluja. Und er beschreibt es ganz detailliert. Er sagt, worüber hat Gott Jesus gesetzt und damit uns in ihm? Er sagt, hoch über jede Gewalt. Das ist das Erste. Hoch über jede Gewalt. Und Gewalt heißt hier ist hier gebraucht im Sinne von weltlicher Gewalt. Ja, weltlicher Gewalt. Die Neues Leben Übersetzung übersetzt, denke ich, treffend. Hoch über jede weltliche Regierung. Puh. Sagst du, Moment mal. Wir sollen uns doch der weltlichen Regierung unterordnen. Ja, wir sollen den Gesetzen folgen. Aber wir sollen eine Position einnehmen, in der wir nicht vom Geist dieser Welt beeinflusst werden oder unter irgendetwas geht, irgendeinen, ich sag mal, Zeitgeist gehen, der über einem Land oder über einem Kontinent oder über einem Weltbereich herrscht, drunter gehen. Nein, wir sind in Christus versetzt über diese Weltbeherrscher. Amen. Halleluja. Gott ist es, der Könige einsetzt und absetzt. Weißt du, wir müssen uns bewusst machen, wir als Gemeinde Jesu haben eine gewaltige Autorität. Was wir sagen, bestimmt den Kurs. Amen. Wir werden nicht bestimmt, sondern wir bestimmen den Kurs. Halleluja. Macht ihr das bewusst? 2024, ganz wichtig. Oh, wir sprechen von himmlischen Orten und Dinge geschehen. Wir sind nicht unter weltlicher Macht. Wir sind nicht unter irgendeiner natürlichen Macht. Wir halten uns an die Gesetze, die eine Regierung macht, solange es keine Gesetze sind, die das Evangelium oder die Verkündigung des Evangeliums und der biblischen Wahrheit einschränken. Solange halten wir uns an die Gesetze der Regierung. Aber ihr Lieben, als Christen müssen wir ein Korrektiv des Zeitgeistes sein. Halleluja. Wenn die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi kein Korrektiv des Zeitgeistes mehr ist, wenn sie nicht mehr quer steht zum Zeitgeist, dann ist sie keine Kirche Jesu Christi mehr. Amen. Warum? Weil die Kirche ist die Gemeinschaft, die Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, die herausgerufen sind aus dem Weltsystem. Halleluja. Es ist nicht eine Gemeinschaft von Menschen, die irgendwie Teil dieses Weltsystems sind. Ist sie nicht. Halleluja. Okay, deswegen hoch über jede Macht. Zweitens sagt er, hoch über jede Kraft. Oh, das ist so wichtig, weißt du? Wie von euch haben schon mal gemerkt, dass manchmal Kräfte an ihnen ziehen wollen? Unterschiedliche Kräfte. Kräfte wollen an dir ziehen. Erwartungen von Menschen wollen an dir ziehen. Vielleicht der Verkläger der Brüder will an dir ziehen mit Anklagen, die irgendwie im Raum sind. Vielleicht Ängste wollen an dir ziehen. Ängste, Angst vor Überforderung, Angst vor Morgen, Angst vor, was ist immer, finanziell Mangel, Angst, Angst um deine Kinder, Angst um die Zukunft, was auch immer. Ängste wollen an dir ziehen, Überforderung will an dir ziehen, Hektik will an dir ziehen, Stress will an dir ziehen, Ablenkungen wollen an dir ziehen, Halleluja. Ich empfehle dir, ein guter Vorsatz fürs neue Jahr wäre mal, alle Push-Nachrichten und alles, was klingelt und so weiter, an deinem Handy einfach abzuschalten, okay? Alles, was klingelt, jede WhatsApp, die klingelt, abschalten, weißt du? Damit du die Kontrolle hast, wenn du da hinschaust und nicht von diesem Ding kontrolliert wirst, wann es wieder bimmelt, dass du wieder gucken musst. Oh, hat es wieder gebimmelt. Oh, ich bin gerade in den Zug gestiegen. Grüße dich. Oh, schön. Bling, bling. Bin jetzt angekommen. Ah. Amen. Das will er dir ziehen. Jeder will dir irgendeine Nachricht schicken. Irgendwas. Oh, hab gerade eine Idee gehabt. Aha. Und damit soll ich mich jetzt beschäftigen. Verstehst du? Also, ich empfehle dir, schalt mal alles Gebimmel ab. Ist schon mal gut. Dann hast du schon viele Kräfte ausgeschaltet in dieser Zeit, die an dir ziehen wollt. Halleluja, weil wir sind hoch über jede Kraft, hoch über jede Unruhe, hochversetzt. Ich sage dir gleich, wie wir es konkret praktizieren. Drittens oder viertens, ich weiß nicht mehr, wie viel der Punkt, Gewalt hatten wir. Ah, Macht, wir haben die Macht vergessen. Stimmt, hoch über jede Macht. Hoch über jede Macht, was ist die Macht? Mächte sind ja, Mächte, die von außen auf uns einwirken wollen. Die von außen auf uns drücken wollen. Eine Macht ist etwas, was drücken will. Es kann eine Macht sein, einfach, die der Teufel ausübt über Ländern, über Orten oder auch über Familien, Familiengeister, einfach Mächte. Es kann eine Macht von Streit sein. Es kann eine Macht von Angst sein. Es kann eine Macht von Hass sein. Es kann eine Macht von irgendeiner Ideologie sein, die einfach so grassiert. Es kann eine Macht sein von unreinen Geistern, eine Macht von Lügen. Eine Macht von Manipulation, eine Macht von okkulter Kraft auch. Dinge, die von außen versuchen, auf uns einzuwirken. Und Paulus hat gesagt, Jesus und in ihm auch wir sind hoch darüber versetzt. Also warum reden Christen so oft oder so viel manchmal von dem, was der Teufel tut? Weil sie sich noch nicht positioniert haben. Sie sind noch im zweiten Himmel zu Hause. Und da sind die Mächte. Ja? Da sind die Mächte, da drücken die Mächte, da kämpfen die Mächte, da tun die Mächte, da machen die Mächte. Aber ich sag dir, wir sind hoch versetzt. Also hoch heißt, da ist ein großer Abstand zwischen uns und diesem Bereich. Hoch darüber versetzt heißt, da ist ein Abstand. Also es ist nicht so, weißt du, es ist ja nicht so, dass hier sind die ganzen Mächte und wir sind gerade so, wir halten gerade so den Hals drüber raus. Verstehst du? Gerade so. Nein. Wir sind hoch darüber versetzt. Das heißt, aus unserer Position braucht man Fernglas, um diesen Bereich zu sehen. Ja, so. Warst du schon mal auf dem Eiffelturm ganz oben? Ja, wenn du da ganz unten noch sehen willst, was da genau passiert, was weiß ich, wenn du noch sehen willst, was für eine Rasse ist der Hund, der da unten unter dem Eiffelturm rumläuft, da brauchst du ein Fernglas. Das ist hochversetzt. Amen. Viele Christen haben ein Vergrößerungsglas für den Teufel. Amen. Sie vergrößern alles, was der Teufel tut. Dabei ist unsere Position hochversetzt. Und wie viele von euch waren schon mal irgendwo hoch droben? Du weißt, von da oben ist alles, was da unten ist, ziemlich klein. So ein Pinscher da unten aus 300 Meter Höhe vom Eiffelturm ist winzig klein. Ich meine, der ist sowieso schon relativ klein. Aber selbst ein großer Schäferhund ist winzig klein von da oben. Amen. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Sag mal zu deinem Nachbarn, 2024 ist eine Frage der Perspektive. Mhm. Also, hoch über jede Macht, die drücken will. Hoch über alles, was von außen Macht ausüben will. Und dann sagt er noch, hoch über jede Herrschaft. Das ist auch gut, weißt du? Wie viele von euch haben schon mal gesagt, bist von der Arbeit heimgekommen und hast gesagt, oh, bei uns herrscht gerade ein übles Betriebsklima. Jetzt hat die Astrid schaut mich an und sagt, nee, das habe ich noch nie gesagt. Amen, amen. Sie arbeitet auch bei uns, Halleluja. Ja, aber weißt du, wenn Menschen das sagen, da herrscht ein Klima des Streites zum Beispiel. In unserer Familie herrscht ein streitsüchtiges Klima. Also nicht jetzt in meiner, aber verstehst du? Das können manchmal Menschen sagen. Das sind diese Herrschaften. Ja? Etwas herrscht. Etwas herrscht im Betrieb. Etwas herrscht in der Familie. Etwas herrscht in deinem Ort. Etwas herrscht in deiner Nachbarschaft. Etwas herrscht in deinem Wohnblock. Etwas herrscht in deinem sozialen Umfeld, wo du gerade bist. Da herrscht etwas. Das ist eine Herrschaft. Aber ich sage dir, du bist nicht unter dieser Herrschaft. Halleluja. Sondern du bist hoch darüber versetzt. Also hochversetzt über jedes Betriebsklima, zum Beispiel von Stress. Oh, bei uns herrscht gerade, ich meine jetzt vor Weihnachten hat sicher in vielen Betrieben dieses Jahresend. Ich habe jetzt gelernt, wie nennt man das? Dezemberfieber, glaube ich. Dezemberfieber. Nee, das war nochmal was anderes. Stimmt. Dezemberfieber war, das ist auch interessant, Dezemberfieber nennt man eine Behördenkrankheit. Und zwar besteht die darin, dass Behörden Ende des Jahres im Dezember den Stress haben, noch schnell altes Geld auszugeben, das ihnen für dieses Jahr zugeteilt wurde, was sie noch nicht ausgegeben haben. Das nennt man Dezemberfieber. Das ist wirklich ein Begriff, das habe ich in einem Quiz gelernt jetzt. Dezemberfieber. Das ist interessant, ja? anstatt dass ich es fürs nächste Jahr weitergebe. Nein, das ist im Budget, das muss schnell ausgegeben werden. Dezemberfieber, okay? Also dann herrscht das Dezemberfieber. Aber du bist nicht unter dem Dezemberfieber und du bist auch nicht unter dem Januarfieber. Amen. Was auch immer da dann wieder für ein Fieber grassiert. Also ich die Katerstimmung zu Beginn des Jahres. Ja. Also hoch über jede Herrschaft. Und das Letzte, was er sagt, ist hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Das heißt, hoch, weißt du, was hat alles Namen? Namen, zum Beispiel eine Diagnose hat einen Namen. Sein Name. Die Ärzte geben der Sache einen Namen. Aber du bist hoch versetzt über jeden Namen. Amen. Die Ärzte, die Psychologen sagen Depression. Das ist ein Name. Du bist hoch versetzt über diesen Namen. Amen. Über jeden Namen, der genannt wird. Du bist auch hoch versetzt über jeden Namen von Personen, die dich beschäftigen wollen. Verstehst du? Und am meisten wollen dich die Personen beschäftigen, mit denen du in deiner Seele nicht im Reinen bist. Da, wo du Anstoß genommen hast und wo du innerlich diskutierst und und jetzt muss ich es ihm aber sagen und jetzt muss ich es ihm aber zeigen und jetzt muss ich aber beweisen, dass er nicht recht hat und so weiter. Diskutier. Und du hast die Person groß vor deinen Augen. Aber ihr Lieben, das ist nicht unsere Bestimmung. Wir sollen nicht irgendwelche Namen groß vor Augen haben, sondern wir sind versetzt hoch über jeden Namen. In diesem und im zukünftigen Zeitalter. Das heißt, selbst über die Geister des Antichristen und des falschen Propheten, die im Zeitalter der Trübsal aufstehen, zur Entfaltung kommen werden, die jetzt auch schon am Wirken sind, aber wir sind hoch versetzt. Amen. Wir sind nicht unter den Geistern dieser Welt. Oh, weißt du, was für eine Freiheit. Das ist eine Freiheit. Deswegen konnte Paulus sagen, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Also hochversetzt bedeutet Freiheit. Das hat schon Wolfgang Ambros gewusst. Ja, der war es doch, der gesungen hat. Über den Wolken. Oh, Reinhard May, sorry. Okay. Ja, Wolfgang Ambros war der mit dem Skifahren, stimmt. Ja. Das war wieder was anderes, okay. Also Reinhard May, okay. Gut, sorry, Herr May, wir entschuldigen uns offiziell. Wir wollen keine Urheberrechtsverletzungen hier beginnen. Also, er hat jedenfalls gesungen, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, nein, sagt der Herr. Amen. Sind erledigt. In dieser Dimension. Halleluja. Und da ist unser Platz. Weißt du, Paulus sagt in Vers 22, er sagt über Jesus, er sagt eben, diese Kraft ist wirksam geworden in ihm, indem er ihn hochversetzt hat. Und indem er ihn hochversetzt hat, sagt er in Vers 22, hat er alles seinen Füßen unterworfen. In der Versetzung besteht die Autorität und die Herrschaft über alles, was drunter ist. Alles, worüber du gesetzt bist, darüber hast du Herrschaft. Amen. Also, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und dann sagt er etwas weiteres. Er sagt nämlich, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wo ist der Leib? Da, wo das Haupt ist normalerweise. Oder wo ist dein Körper heute Morgen? Guck mal, ob dein Kopf aus Versehen an einem anderen Platz sitzt als du. Nein, der Körper ist da, wo der Kopf ist. Der Leib ist da, wo das Haupt ist. Und wenn das Haupt hoch versetzt ist und wenn das Haupt die Herrschaft hat und wenn das Haupt die Autorität hat und wenn dem Haupt alles unterworfen ist, dann ist auch dem Leib alles unterworfen und dann hat auch der Leib die Autorität. Amen. Und deswegen konnte Jesus sagen in Lukas 10, Vers 19, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Amen. Das ist unsere Position. Halleluja. Und ihr Lieben, das müssen wir praktizieren. Weil wie viele von euch wachen jeden Morgen auf und du bist vollkommen frei von jeder Macht, jeder Kraft, die an dir ziehen will, allem, was drücken will, alles, was so um dich herum gedacht wird und gemeint wird und gesagt wird. Du bist vollkommen frei und du bist einfach hochversetzt. Hände hoch, ihr müsst mir die Hand auflegen hinterher. Ich brauche die Salbung. Ja, also ich glaube, niemand von uns geht es so, dass du automatisch immer da bist. Also was braucht es? Und das ist das, was Paulus sagt. Es braucht praktizieren. Wir müssen diese Realität praktizieren. Die Kraft von Jesus wird wirksam in unserem Leben, indem wir unsere Position an himmlischen Orten praktizieren. Wie machst du das? Jetzt wird es praktisch heute Morgen. Ich gebe dir heute Morgen eine praktische Handlungsanweisung für das Jahr 2024. Weil das ist nicht nur was du heute oder morgen praktizierst, sondern das ist etwas, was du möglichst jeden Tag praktizieren solltest in der einen oder anderen Weise. Damit du aus der richtigen Position kommst und damit seine Kraft wirksam werden kann. Also, sag mal zu dem Nachbarn, ich nehme einen guten Vorsatz. Ich werde das praktizieren. Okay. Aber noch besser als gute Vorsätze sind, wenn du es einfach vielleicht in dein Traumbuch reinschreibst und sagst, so, und das habe ich vor Augen und ich will 2024, will ich lernen oder will ich praktizieren oder will ich weiter da dranbleiben, von himmlischen Orten raus zu leben, zu regieren und in diese Welt hineinzuwirken. Amen. Aber schau dir mal an, ein super paralleles Beispiel zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, findest du im Leben von Jesus in der Geschichte vom Berg der Verklärung. Das ist ganz interessant, wenn du das studierst, der Berg der Verklärung. Und was noch interessanter ist an der ganzen Geschichte, ist das, dass eigentlich der Berg der Verklärung oder das, was da mit Jesus und durch Jesus passiert ist, dass es uns eigentlich als Vorbild gegeben wurde von Jesus. Weil interessant ist, bevor er auf den Berg der Verklärung gestiegen ist, lesen wir zum Beispiel, es kommt ja in drei Evangelien vor, es ist überall die gleiche Reihenfolge, aber ich lese es einfach mal aus Lukas 9, Vers 27. Bevor er auf den Berg der Verklärung steigt, sagt er, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes, und im anderen Evangelium heißt es, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Mit anderen Worten, und viele haben darüber gerätselt, wovon redet Jesus hier? Meint er damit, dass einige nicht sterben werden, die bei ihm stehen, bevor wirklich die Wiederkunft Jesu kommt und der neue Himmel und die neue Erde geschaffen wird? Offensichtlich kann er das nicht gemeint haben, weil das ist ja so nicht passiert. Ja. Was meint er damit? Einige, die hier stehen, sagt er, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und ihr Lieben, ich glaube, es gibt nur eine Antwort, wovon er geredet haben muss. Er muss geredet haben vom Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und von dem neuen Leben, das die Jünger ab dem Moment hatten. Da sahen sie nämlich das Reich Gottes in Kraft kommen. Und dann gibt er ihnen ein Beispiel, wie dieses Kommen des Reiches Gottes auf die Jünger und in den Jüngern in Kraft aussieht. Und das lesen wir dann in Vers 28. Und wir müssen dazu uns merken, die Überschriften, die teilweise in den Übersetzungen stehen, also da steht zum Beispiel dann die Überschrift über Vers 28, die Verklärung Jesu, diese Überschriften sind ja nicht im Urtext. Ja. Im Urtext gibt es keine Überschriften und gibt es auch keine Absätze, sondern im Urtext geht der griechische Text einfach komplett durch. Ja. Das heißt, wie du die Verse zusammenziehst, ist letztendlich Sache der Interpretation. Ich glaube, dass dieser Vers, den ich gerade gelesen habe, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben, dass es eigentlich noch unter die Überschrift die Verklärung Jesu gehört. Weil er spricht genau davon. Ja? Er spricht davon. Und dann heißt es geschah aber nach diesen Worten. Also da hast du die Verbindung. Nach diesen Worten. Also der Evangelist macht bewusst die Verbindung zwischen dem, was jetzt passiert, und diesen Worten, die Jesus gesprochen hat. Vom Kommen des Reiches Gottes in Kraft. Und es geschah nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg. Wie von euch kommt es verdächtig vor, wenn Leute in der Bibel auf den Berg steigen? Amen. Wenn sie auf den Berg steigen, weißt du, wenn Jesus auf den Berg steigt, dann ist es nicht nur einfach so, dass er dachte, okay, ich will mal einen Berg besteigen, so ein 2000er wäre nicht schlecht oder wie auch immer. Na, der Berg der Verklärung war sicher nicht so hoch, aber sowieso hohe Berge gibt es ja gar nicht in der Gegend. Aber es gibt ja einige Berge in Israel, die als Berg der Verklärung bezeichnet werden oder zumindest zwei, so viel ich weiß. Auf dem wir waren, das war natürlich der wirkliche. Aber auf jeden Fall ist er ein paar Meter hoch. Ja. Aber wenn Leute in der Bibel auf den Berg gehen, dann ist es immer verdächtig, dann heißt es, oho, jetzt gehen sie geistlich gesehen an einen höheren Ort. Amen. Sie nehmen geistlich eine höhere Position ein. Mose nahm geistlich eine höhere Position ein, als er auf den Sinai ging. Jesus nahm geistlich eine höhere Position ein, als er mit Petrus und Johannes und Jakobus auf den Berg stieg, um zu beten. Und dann heißt es weiter, und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Schau, ist doch interessant. Wir haben von der Hoffnung unserer Berufung gesprochen. Also an den himmlischen Orten wird dir deine Position im Plan Gottes bewusst, wird dir deine Berufung bewusst. Ich glaube ganz sicher, Jesus wusste um seine Berufung und trotzdem hat es irgendwie gebraucht, dass es ihm nochmal neu real bewusst wird am Berg der Verklärung. Und es wurde ihm noch mehr dadurch bewusst, indem dann eben diese beiden dazukamen, Mose und Elia dazukamen und seinen Ausgang besprochen haben, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also an himmlischen Orten kriegst du Klarheit. Sag mal Klarheit. Wie von euch wollen Klarheit, wo es für sie in diesem Jahr, jeden Tag, jede Woche lang geht? Dann geh auf den Berg. Amen. Das muss jetzt nicht der Monte Scherpellino sein in Stuttgart oder, keine Ahnung, die Bernhardshöhe da an der Autobahn oder sonst irgendwo oder irgendein Berg auf der Alp oder die Zugspitze oder sonst was. Sondern es ist ein geistlicher Ort, an den wir gehen. Und ich sage dir gleich, wie wir es konkret machen. Ja, sie gingen auf diesen Berg und da kam diese Klarheit. Die Herrlichkeit Gottes kam in einer neuen Dimension auf Jesus. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig, das ist das Gewicht der Herrlichkeit, das hat sie beschwert gemacht. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Ja, die Herrlichkeit Gottes bringt den natürlichen Menschen durcheinander. Amen. Es ist so. Ja, es ist so. Es ist eine andere Dimension. Und dann heißt es aber, als er dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Mit anderen Worten, eine Substanz. Die Substanz der Herrlichkeit kam auf Jesus, auf dem Berg der Verklärung. Gott möchte die Substanz seiner Herrlichkeit auf dich, auf dem Berg geben. In dieser Positionierung, an himmlischen Orten, möchte die Substanz seiner Herrlichkeit dieses Jahr jeden Tag neu auf dich kommen. Amen. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen, das ist auch der natürliche Mensch, sie waren ja nicht von Neuem geboren, ja, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Mit anderen Worten, die Berufung von Jesus wurde bestätigt. Amen. Klarheit kam. Wofür bist du hier in dieser Welt? Weißt du, das wirst du nicht erfahren, indem du lang hier rumhirnst und überlegst und schaust und 1000 Videos anguckst und andere beobachtest und denkst, ja, wie macht der das? Wie macht der das? Nein, du wirst es lernen und erkennen, indem du lernst, Zeit an himmlischen Orten zu verbringen. Amen. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Und jetzt geht's weiter. Vers 37. In allen Evangelien kommt diese Geschichte direkt im Anschluss. Es geschah am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabgestiegen waren. Also was passiert, wenn du vom Berg kommst? Was geschah? Da kam ihm eine große Volksmenge entgegen und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach, Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, also ein Dämon. Ha, ein vor dem manche Christen so Angst haben. Er greift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn unter Schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Die Jünger, die unten geblieben waren, konnten es nicht. Hallo? Die Jünger, die unten geblieben waren, unter dem Berg, konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe und Macht und Majestät Gottes. Amen. Mit anderen Worten, als Jesus vom Berg kam, hatte er Autorität über den Geist, den die Jünger, die unten geblieben waren, nicht austreiben konnten. Und im Markus-Evangelium sagt er am Ende, als die Jünger ihn fragen, ja, warum konnten wir ihn denn nicht austreiben, sagt Jesus als Antwort, diese Art kann nur ausgetrieben werden durch Gebet und durch Fasten, wobei das Fasten nur in manchen Handschriften steht. Aber durch Gebet auf jeden Fall. Mit anderen Worten, was war das Gehen auf den Berg für Jesus? Es war Gebet. Amen, es war Gebet. Und du siehst es öfters. Jesus ging in seinem Leben immer wieder, heißt es, und er ging auf den Berg und betete. Es war nicht immer der Berg der Verklärung, es war nicht immer diese Art der Manifestation auf dem Berg. Und es ist auch nicht in deinem Leben so. Also nicht, dass du jetzt denkst, wenn du jetzt das praktizierst, was ich dir sage, dann wird jeden Tag eine sichtbare Wolke dich überschatten und Mose und Elia werden mit dir reden und was auch immer, verstehst du? Darum geht's nicht. Aber wann immer du auf den Berg im Geist gehst, wird dich etwas von der Substanz Gottes überschatten, was dir wiederum Autorität gibt über die Dinge, die hier unten sind. Amen. Amen. Halleluja. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir lernen zu praktizieren, auf den Berg zu gehen. An die himmlischen Orte. Jetzt, wie tust du das? Zum Schluss. Praktisch. Wie tust du das? Was machst du? Ganz praktisch. Das Erste, was du tust, ist, du machst dir Hebräer 10, Vers 19 bewusst. Da heißt es nämlich, dass wir durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Du hast freien Zugang an diese himmlischen Orte durch das Blut Jesu. Das ist auch wichtig, dass du dir das bewusst machst. Du hast es nicht einfach so, weil du so toll bist oder so geistlich, sondern du hast es allein durch die Gnade Gottes, die er in Jesus wirksam hat werden lassen, durch das Blut Jesu. Das heißt, als erstes nimmst du das Blut Jesu. Du bedeckst dich mit dem Blut Jesu. Du nimmst das Blut Jesu für dich in Anspruch, wo du gesündigt hast, wo du Fehler gemacht hast. Du nimmst das Blut Jesu in Anspruch, wo andere vielleicht Fehler an dir gemacht haben und du vergibst ihnen. Du bittest um Vergebung, du vergibst ihnen und du nimmst das Blut Jesu zur Reinigung und dann sagst du, danke Jesus für dein Blut. Durch dein Blut kann ich in dein Heiligtum kommen. Durch dein Blut kann ich auf den Berg kommen. Durch dein Blut habe ich freien Zugang in die himmlische Herrlichkeit, in die Dimension der Wolke. Du musst dich nicht mehr fürchten. Die Jünger fürchteten sich, weil sie hatten das Blut Jesu zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Du musst dich nicht mehr fürchten, in die Wolke hineinzugehen, weil du hast das Blut Jesu. Mach dir das bewusst. Durch das Blut hast du freien Zugang in das Heiligtum. Anders nicht. Aber durch das Blut. Also nimm das Blut. Der erste Schritt ist, du nimmst das Blut. Der zweite Schritt ist, du kommst zur Ruhe. Ich sage es immer wieder. Also es ist der Schlüssel. Aber ich sage dir jetzt mal konkret, wie du konkret, auf welche Art und Weise du konkret zur Ruhe kommst. Nicht nur einfach, dass du sagst, okay, ich mache mir es bequem und ich denke jetzt mal nichts, sondern, weißt du, praktiziere das, was Epheser 1 sagt, was ich gerade zitiert habe. Hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht, hoch über jeden Namen, hoch über jede Herrschaft. Das heißt mit anderen Worten, wenn du zur Ruhe kommst, merkst du ganz schnell, was noch an dir zieht. Das merkst du ganz schnell. Davor merkst du es nicht. Aber wenn du dich hinsetzt, merkst du, oh, da zieht das, da will das. So, was machst du? Du lässt es bewusst los. Sag, ich lasse das los. Okay, diese Erwartung lasse ich los. Okay, diesen Gedanken lasse ich jetzt los. Diesen Namen, der mich beschäftigen will, lasse ich jetzt los. Wie auch immer der Name heißt. Krankheit, Depression, Name von einem Menschen, was auch immer. Ich lasse ihn jetzt los. Ich lasse ihn los und ich gehe bewusst höher. Amen. Du kannst es loslassen, indem du höher gehst. Höher gehen ist der Prozess des Loslassens. Ja, ist wie beim Ballon, der steigt, der muss Ballast abwerfen, damit er steigt. Und so ist es, indem du loslässt, steigst du höher. All das, wo du merkst, das sitzt noch auf meiner Seele drauf. Du musst nicht alles Mögliche beten, verstehst du? Aber das, wo du merkst, das zieht an mir. Oder ja, da ist diese, da ist dieses Gefühl von, was auch immer, Einsamkeit oder Depression. Ich lasse das los. Ich lasse das los. Ich gehe höher. Ich gehe höher. Ich lasse meine Angst los. Ich merke, da ist noch eine Angst, da ist eine Sorge, da ist eine Unruhe. Ich lasse sie los. Ich gehe höher. Du könntest es auch geistliche Hygiene nennen. Ja? Ich meine, du putzt jeden Tag deine Zähne, hoffe ich. Oder? Sonst kommt der Jens Julian und erzählt dir was. Der ist Zahnarzt. Okay. Aber, ja? Also, das ist Hygiene. Verstehst du? Noch viel wichtiger, und ich sage nichts gegen Zähneputzen, also nicht, dass du denkst, Jens Julian. Aber noch viel wichtiger ist tatsächlich die geistliche Hygiene. Amen. Oder diese Dinge loslässt, die an dir zerren, diese Erwartungen, diese Last, was auch immer es ist. Deine Kinder, irgendein anderer Familienangehöriger, der dir Sorgen macht, was auch immer. Du lässt es bewusst los. Das ist im Glauben zu praktizieren, dass du hochversetzt bist. Ja, du bist ja legal dafür bestimmt. Also kannst du es dir leisten, also darfst du es. Also du lässt auch den Gedanken los, der dir sagt, ich kann es mir nicht leisten. Damit muss ich mich beschäftigen. Das kann ich nicht loslassen, das geht nicht, das muss ich erst lösen. Manche wollen zuerst, verstehst du, das ist ein Grundfehler, manche binden und lösen zuerst alles Mögliche und schlagen in der Gegend rum im Gebet, bevor sie nur einen Moment zur Ruhe gekommen sind. Ich sag dir, extrem ineffektiv. Ja, was sagt Paulus? Ich will nicht sein wie einer, der in die Luft schlägt. Also da haust du überall rum, was deine Seele gerade so meint und tut und beschäftigt sich mit allem Möglichen. Und am Ende bist du unter Umständen noch mehr im Stress als vorher, weil du dich mit so viel Geistern und Zeug und allem Möglichen beschäftigt hast. Bis am Ende mehr im Stress als vorher. Hast du dann was gewonnen? Nein. Sondern das Ergebnis muss sein, dass du hochversetzt bist über jede Macht und über jede Gewalt. Und von dort aus dieser Position hast du Klarheit und siehst hier unten und siehst vielleicht auch, okay, jetzt binden wir diesen Geist und jetzt sagen wir in Jesu Namen, ich nehme Autorität über diese Sache und es muss jetzt weichen und es muss jetzt fallen. Amen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er kam vom Berg und er hat den Dämon ausgetrieben. Er hat nicht mit dem Dämon gekämpft. Die Jünger, die waren nicht auf dem Berg gewesen, die haben mit dem Dämon gekämpft und deswegen konnten sie ihn nicht austreiben. Das ist das Problem. Viele Christen kämpfen mit Dämonen. Aber wenn du mit ihnen kämpfst, dann beschäftigen sie dich bis an den Sankt-Nimmerleins-Tag. Du musst die Position drüber einnehmen. Ja, Amen. Stundenlang. Du kannst Tau ziehen mit Dämonen machen und sagen, geh raus. Nein. Du gehst doch. Nein. Kannst du hin und her und hin und her. Aber ich sag dir, wenn du von oben kommst, wie hat Luther so schön gedichtet, er hat gesagt, ein Wörtlein wird ihn fällen. Amen. So war es bei Jesus. Der Dämon hat ihn gezerrt. Und hat einfach raus. Erledigt. Ein Wörtlein wird ihn fällen. Ein Wörtlein von oben gesprochen. Ist besser als 1000 Wörter und Sätze hier unten gesprochen. Amen. Deswegen stell sicher, bevor du viel redest und bevor du viel betest auch, stell sicher, dass du oben warst. Amen. Lass los. Komm zur Ruhe, geh bewusst höher als jede Macht, alles, was von außen kommen will, alles, was von außen beeinflussen will, alles, was der sagt und jener sagt. Weißt du, wenn du Klarheit haben willst über irgendeine Sache in deinem Leben, egal was es ist, irgendeine Frage, wo geht's lang oder wie ist das oder wie ist die Situation oder wie auch immer, wenn du Klarheit haben willst, dann lass erstmal alles los, was irgendjemand sagt dazu. Wenn du wirklich was wissen willst von Gott, dann lass einfach alles los, was irgendjemand sagt und geh höher. Amen. Weil sonst bist du immer noch beeinflusst von dem, was du da gesehen hast, was du da gehört hast. Und dann denkst du am Ende, das ist der Heilige Geist. Aber ich sage, der Heilige Geist spricht zu dir an himmlischen Orten. Weil da ist er, verstehst du? Der ist nicht da unten, der ist da nicht. Da spricht alles Mögliche zu dir. Deine Seele, Geister, was auch immer. Der Heilige Geist spricht zu dir da oben. Halleluja. Und deswegen ist dort dein Platz. Halleluja. Du nimmst dort deinen Platz ein. Du nimmst die Position ein über all dem, was dich sonst prägen will, was dich sonst beeinflussen will, was dich quälen will, dominieren will, runterdrücken will. Ja, auch das, was dich vielleicht beschäftigen will, auch im Positiven, verstehst du? Auch das musst du loslassen, wo du total begeistert bist. Also Begeisterung ist noch nicht unbedingt der Heilige Geist, auch wenn der Geist drin vorkommt. Aber nicht jede Begeisterung ist der Heilige Geist. Man kann auch seelisch begeistert sein. Man kann begeistert sein über äußere Dinge, über Umstände. Man kann begeistert sein, aber es ist nicht unbedingt der Heilige Geist. Wenn du wissen willst, was der Heilige Geist sagt, musst du eine Ebene höher gehen als die Begeisterung. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, am besten machen wir es einfach so. Wir machen einfach die Soaking-Musik rein und praktizieren es einfach gleich mal kurz ein paar Minuten, okay? Damit du weißt, was ich meine. Ganz praktisch. Ich weiß, wir können das heute Morgen nicht so ausführlich machen, wie du das zu Hause machen kannst. Wir können das nur anreißen, aber damit du einfach ein kleines Empfinden bekommst. Ich möchte einfach ein Empfinden geben. Ich möchte einfach was in dich hineinlegen heute am Anfang dieses Jahres. Nicht nur einfach, weil neues Jahr ist, sondern weil das etwas ist, was du immer brauchst, immer wieder brauchst, jeden Tag brauchst. Mach dir das bewusst, die Kraft Gottes, sag mal nochmal mit mir zusammen, die Kraft Gottes in meinem Leben wird wirksam vom Berg aus, vom himmlischen Ort aus und nirgendwo sonst. Von dort hast du Autorität über die Umstände. Von dort hast du Autorität über die Geister. Von dort hast du Autorität über deine Gefühle. Von dort herrschst du. Von dort regierst du. Von nirgendwo sonst. Sonst bist du ein Hamster im Hamsterrad dieser Welt. Oder im Hamsterrad deiner eigenen Ziele. Verstehst du? Auch deine guten Ziele können zum Hamsterrad werden. Du kannst im Hamsterrad deines Betriebes sein. Du kannst im Hamsterrad deiner Familie sein. Hamsterrad, Hamsterrad, Hamsterrad. Ruf dich auf, steig aus. Steig aus und steig auf, ja genau. Halleluja. Also das ist der Ruf Gottes wirklich an uns. Immer wieder, komm hier herauf. Das ruft er dich, komm hier herauf. Halleluja. An himmlische Orte. Preis den Herrn. Mach mal die Musik rein. Schließ einfach deine Augen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns nach oben ziehst, Herr. Danke, Herr, dass du stärker ziehst, Herr, als all die Gewichte dieser Welt, Herr. Danke, Herr, dass dein Geist uns immer wieder ruft, immer wieder neu ruft und sagt, komm hier herauf. Komm mit mir an diese himmlischen Orte. Komm mit mir in diese Position, hoch über jede Macht, hoch über jede Gewalt, hoch über jede Herrschaft. Hoch über jeden Namen, hoch über alles, was im Himmel oder auf der Erde genannt wird. Herr, wir wollen deinem Ruf folgen. Wir wollen deinem Ruf folgen, denn du hast uns dazu bestimmt zu herrschen. Du hast uns dazu bestimmt zu regieren. Du hast uns dazu bestimmt, dass die Hoffnung unserer Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes und die überragende Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden, wirksam wird. Sie wird wirksam, indem wir dein neues Leben in Anspruch nehmen und indem wir hochversetzt sind an himmlische Orte. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Jetzt richte einfach deinen Blick auf das Haupt. Jesus ist das Haupt. Der Leib ist da, wo das Haupt ist. Richte einfach deinen Blick auf Jesus. Alles, was jetzt noch irgendwie an dir zieht, lass es ganz bewusst los. Jede Ablenkung, Erwartung, Gedanken. Lass uns einfach mal einen Moment außer Raum und Zeit sein. Denk auch mal einen Moment nicht darüber nach, wie spät es jetzt ist oder wann du nach Hause musst oder irgendwas. Sondern sei einfach mal außer Raum und Zeit. Lass alles los. Mit deinen Kindern ist, wenn sie im Kinderdienst sind, lass los. Dein Nachbar, was irgendjemand von dir denkt, was ich von dir denke, irgendwas, lass es los. Alles, was irgendwo noch an dir zieht. Geh höher. Geh höher. Wenn du merkst, da ist vielleicht eine Person, die dir stark vor Augen ist, die irgendwie, mit der sich deine Seele noch beschäftigt, dann entscheide dich auch da, jetzt diese Person loszulassen und entscheide dich, höher zu gehen, einfach höher, höher, drüber, da, wo das ganz weit weg ist, weil es jetzt keine Rolle spielt. Es geht jetzt nur darum, dass du deinem Gott begegnest. Es geht jetzt nur darum, dass du ihn siehst. Es geht jetzt nur darum, dass du imprägniert wirst von der Wolke. Von der Wolke der Herrlichkeit. Es geht nur darum, in der Wolke zu sein. Zeit zu beten. Bet jetzt nicht in Sprachen oder sonst sowas. Das ist ein Zeichen dafür, dass deine Seele noch unruhig ist. Lass es los. Lass deine eigene Kraft los. Lass deine eigenen Versuche los. Lass auch die Angst los. Vielleicht hast du die Angst, manipuliert zu werden. Jetzt du denkst, oh, der Ende manipuliert er mich oder hypnotisiert mich oder sonst was. Nein, nein. Hab keine Angst. Lass los. Lass los. Und geh einfach her. Vertraue deinem Gott. Es ist zwischen dir und ihm allein. Danke, Herr, dass das der Ort ist, an dem du uns Klarheit gibst, klare Sicht, klare Sicht für unser Leben, klare Sicht auch für das Leben um uns herum. Klare Sicht in Bezug auf die unsichtbare Welt und Autorität. Autorität über jede Macht, über jede Kraft, über jeden Namen. Autorität. Unsere eigene Seele. Autorität über Umstände. Autorität über Mächte. Danke, Jesus. Ja, und ich Ich setze diese Klarheit frei über jeden Einzelnen, der jetzt meine Stimme hört, hier live vor Ort oder auch über Livestream. Ich setze diese himmlische Klarheit frei, die Jesus umleuchtet hat, Herr, als er mit seinen Jüngern auf den Berg gestiegen ist, Herr. Ich setze diese Klarheit frei, diese Klarheit der Hoffnung unserer Berufung, diese Klarheit in Bezug auf den Reichtum unseres Erbes. Diese Klarheit in Bezug auf die überragende Größe deiner Kraft, die an uns den Glaubenden wirkt. Diese Klarheit unserer Autorität. Setz es frei. Jedem von uns, Herr. Klarheit. Klarheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Ich möchte dich wirklich einladen, auch gerade in dieser Zeit jetzt des Gebets und des Fastens. Wir fangen ja heute startet ja unsere Daniel-Fastenzeit. Ich möchte dich wirklich einladen, auch gerade diese Daniel-Fastenzeit spezifisch auch zu nutzen, wirklich auf den Berg zu gehen, an himmlischen Orten zu sitzen. Da wird es übrigens auch leicht zu fasten. Das ist so. Weil da kommst du in Herrschaft über deinen Körper. Da wird es leicht, weil du wirst gesättigt mit einer anderen Speise. Du wirst gesättigt mit einer anderen Substanz. Dann ist es nicht mehr schwer zu fasten. Sondern da wird es leicht. In himmlischen Orten. Jesus hat gesagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Was war diese Speise? Er ging nachts auf den Berg, um zu beten, gefüllt zu werden, Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater an himmlischen Orten. Halleluja. Jesus, wir preisen dich. Preisen dich. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für dieses neue Jahr, in das wir gehen dürfen, Herr. Danke dir, Herr, dass es ein Jahr der Landeinnahme sein wird, Herr. Ein Jahr, in dem du Neues wirkst. Jetzt sprost es auf. Wir erkennen es nicht, solange wir nicht mit dir an himmlischen Orten waren. Wir können es nicht sehen, im Natürlichen. Aber wir sehen es in dir. Am Ort des Höchsten, im Schatten des Allmächtigen, in der himmlischen Herrlichkeit, hochversetzt, hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht, hoch über jede Herrschaft, hoch über jeden Namen. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns mit auferweckt und mit versetzt hast. Halleluja. Halleluja. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist noch irgendwie wie abgeschnitten von dem, was ich jetzt gesagt habe. Es ist irgendwie so, wie du hast nicht den Zugang. Du denkst, wovon redet der? Es klingt irgendwie gut, aber wovon redet der? Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, der Schlüssel ist tatsächlich, dich mit dem Evangelium zu identifizieren. Im Glauben Ja zu sagen zu dem, was er für dich getan hat und was er aus dir gemacht hat durch sein Erlösungswerk. Er ist für dich gestorben, für dich gekreuzigt, für dein altes Leben. Er hat es mit sich in den Tod genommen. Indem du dich identifizierst mit ihm, stirbt das Alte und das Neue kommt hervor, das er für dich erworben hat. Du wirst mit ihm auferweckt und du wirst mit ihm versetzt an himmlische Orte. Und wenn du heute Morgen hier bist und du spürst einfach in deinem Herzen, das muss ich eigentlich noch wirklich vollziehen in meinem Leben. Ich habe mich noch nie wirklich mit dem Erlösungswerk von Jesus für mich persönlich identifiziert. Ich habe vielleicht irgendwie geglaubt, religiös geglaubt, einfach in die Kirche gegangen vielleicht oder auch gar nicht. Warst ohne ihn unterwegs. Hast ohne ihn gelebt. Hast seine Realität nicht erlebt, nicht gekannt. Man kann an Dogmen glauben und trotzdem die Realität Gottes nie erleben. Aber Jesus hat gesagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erfahrungsmäßig erkennen. Wir müssen Jesus erfahrungsmäßig erkennen. Und wenn du ihn noch nie erfahrungsmäßig erkannt hast heute Morgen, dann möchte ich für dich und mit dir heute Morgen beten, dass du eine Erfahrung hast mit dem Erlöser, mit deinem Erlöser, deinem persönlichen Erlöser. Und dass du von diesem Gottesdienst weggehst mit dieser Gewissheit, jawohl, ich habe Gemeinschaft mit Gott und ich bin mit ihm versetzt an himmlische Orte. Vielleicht, wie gesagt, hast du bisher ohne ihn gelebt. Vielleicht warst du fern von ihm. Vielleicht hast du nur religiös gelebt. Was auch immer der Grund ist, warum du einfach dich nicht identifiziert hast bisher und warum du noch dich wie abgeschnitten fühlst, Gott möchte dich heute ganz nah an sich ranziehen. Er sagt in seinem Wort, er nimmt die, die fern waren und holt sie ganz nah heran. Gerade die, die am fernsten waren, holt er am nächsten ran. Er hat den Apostel Paulus, der am fernsten war, hat er zum Apostel gemacht. Er war ein Verfolger der Gemeinde. Er war absolut antigöttlich unterwegs, antichristlich. Und er hat ihn zum Apostel gemacht. Er hat ihn nah rangeholt, hat ihn versetzt an himmlische Orte. Und er möchte dich versetzen heute Morgen an himmlische Orte mit sich. Und wenn du sagst, ja, Pastor Georg, ich möchte einfach, dass du da mit mir und für mich betest, gerade jetzt. Und einfach da, wo du jetzt gerade sitzt, kannst du einfach deine Hand heben, einfach so, dass ich sehen kann, mir ein Zeichen geben, Gott ein Zeichen geben, indem du einfach sagst, jawohl, ich möchte das festmachen heute Morgen. Ich möchte heute Morgen Ja sagen zu Jesus als meinem persönlichen Herrn und Erlöser. Ich möchte mich identifizieren mit dem, was er für mich getan hat und was er aus mir gemacht hat. Ich möchte mich mit seinem Erlösungswerk identifizieren. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das, dann ganz schnell da, wo du bist, streck einfach deine Hand aus zu ihm, sodass ich sehen kann und dass wir zusammen beten können und das festmachen kann. Gott sieht deine Hand. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus. Gott sieht deine Hand. Ja, ich sehe deine Hand und wir wollen zusammen beten. Wir wollen es gleich zusammen festmachen. Auch du über Livestream, du kannst es auch mitbeten und du kannst deine Hand auch ausstrecken, zum Bildschirm hinstrecken. Ich sehe dich zwar nicht, aber Gott sieht deine Hand, wie ich gesagt habe. Und er möchte das heute festmachen. Er möchte heute die, die fern waren, ganz nah holen, an sein Herz ran. Ist noch jemand da hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte gerne, dass du da mit mir und für mich betest. Streck einfach deine Hand ganz aus, ganz hoch, sodass ich sehen kann. Und wir wollen jetzt gleich zusammen ein Gebet beten, wir wollen es zusammen festmachen. Und du kannst dann einfach laut nachbeten, was ich laut vorbete. Und dann werde ich für dich beten und es einfach über dir freisetzen. Okay, ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus. Okay, gut. Gut, dann wollen wir jetzt zusammen beten. Schließt einfach nochmal alle eure Augen. Auch jeder, der sonst laut mitbeten möchte, kann es laut mitbeten. Jeder, der seine Hand gehoben hat, auch über Livestream. Bet mir einfach laut nach. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Kluft überbrückt hast zwischen mir und dem Vater. Du hast dein Blut vergossen, damit ich freien Zugang haben kann. Du bist ans Kreuz gegangen, um dort mein Leben zum Tode zu bringen. Mein Leben ohne Gott. Ich identifiziere mich mit deinem Kreuz. Und ich bekenne heute Morgen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus Christus ist auferstanden aus den Toten. Und ich bin mit ihm auferstanden. Und ich bekenne, Jesus Christus ist aufgefahren an himmlische Orte. Hoch über jede Macht und hoch über jede Gewalt. Und ich mit ihm, ich nehme es jetzt für mich in Anspruch. Ich glaube dir, Jesus. Und ich danke dir für dein neues Leben, versetzt an himmlische Orte. Danke für dein Blut. das mich jetzt wäscht von jeder Unreinheit, von allem, was mich von Gott getrennt hat. Und danke, Heiliger Geist, dass du mich jetzt erfüllst mit der Realität des Himmels. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Vater, ich segne jeden Einzelnen jetzt hier in diesem Raum und auch im über Livestream, der dieses Gebet mitgesprochen hat, vielleicht zum ersten Mal mitgesprochen hat. Und ich danke dir, Herr, dass was wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt haben, Herr, hat die Macht, unser Leben vor Gott, in Gott, aus Gott so umzugestalten, wie es das Wort Gottes sagt. Und ich danke dir, Herr, dass dieses erhöhte Leben hervorkommt. Ich danke dir, Herr, dass dieses Auferstehungsleben hervorkommt. Ich danke dir, Herr, dass dieses Leben versetzt an himmlische Orte hervorkommt. In jedem Einzelnen von uns, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir hervorkommen als Jesus-Männer und Jesus-Frauen, die vom Berg herunterkommen, Herr, und Autorität ausüben, Herr. Und sprechen und es geschieht. Autorität ausüben über Mächte, über Gewalten, über Dämonen, über Umstände, über unsere eigene Seele, Herr. Danke, Herr, dass heute Morgen hier Söhne und Töchter hervorkommen und ausgehen, Herr. Herr, die diese Welt verändern, Herr. Nicht, weil sie Aktivisten sind, Herr. Nicht, weil sie irgendwie menschlich schlau unterwegs sind, Herr. Herr, sondern weil sie von oben kommen, Herr. Danke, Herr, für eine Armee von Söhnen und Töchtern, die von oben kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns mal alle zusammen aufstehen, nochmal zum Schluss. Halleluja, weil die Armee muss stehen. Halleluja. Die Armee muss stehen. Danke, Jesus, für die Armee, die steht, Herr. Danke, Herr, für die Armee, die geht, Herr. Danke, Herr, für die Armee, die verbunden ist, Herr, mit dem Ort der Autorität, mit dem Ort der Vollmacht, mit dem Zentrum, mit dem Machtzentrum, Herr, mit dem Zentrum der Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier, der das im Glauben gebetet hat und der im Glauben mitgegangen ist, auch in der Aktivierung heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass es bleibend aktiviert ist in uns, Herr. Und dass es unser Leben begleitet und dass, ja, diese Welt kann sich gefasst machen. Ja, der Teufel kann sich gefasst machen. Halleluja. Auf Söhne und Töchter, die machtvoll hervorkommen, die in Autorität hervorkommen, die in Klarheit hervorkommen. Halleluja. Halleluja. Die stehen in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Sag mal zu deinem Nachbarn, du stehst in der Autorität, die von oben kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Lassen Sie ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Wir können die Musik ausmachen. Genau. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. So gehen wir dieses neue Jahr an. Von oben. Halleluja. Danke, Herr. Und er hat Gewaltiges vor, ich sag's euch. Das ist auch ein Wort, das ich hatte diese Tage. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Ja, ihr dürft Platz nehmen. Wir wollen heute Morgen noch zusammen zu Anfang dieses Jahres wirklich hineinsehen, auch in das, was Gott vorhat, in das Neue, das er wirkt. Gott hat Großes vor. Es ist ein Jahr des Wachstums, das glaube ich. Es ist ein Jahr der Erweiterung. Ja, nicht nur im Sichtbaren, wir erweitern unseren Kaffeebereich hier im Zentrum und das Gebäude, aber es ist auch ein Jahr der Erweiterung im Geist. Es ist ein Jahr der offenen Türen. Es ist ein Jahr der Gnade. Es ist ein Jahr, 2024 ist ja die Zahl für offene Tür, ist für Tor, für Portal. Ich glaube wirklich, Gott hat uns für dieses Jahr noch einmal wirklich eine gewaltige offene Tür gegeben, als Leib Christi. Und wir müssen diese Tür nutzen, wir müssen durchgehen, offensiv. Und jetzt gebe ich dir einfach die Gelegenheit, da hinein zu säen, weil auch Finanzen braucht es, damit wir vorangehen können und das Reich Gottes bauen können. Er möchte dich in deiner Berufung hervorbringen. Er möchte uns als Leib Christi hervorbringen. Also, frag den Heiligen Geist, was soll ich säen heute Morgen, was soll ich geben heute Morgen? Und das tust du. Wir geben gleich hier die Eimer durch. Du kannst in bar geben, du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Mach einfach Gebrauch davon, wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest am Ende des Jahres oder wenn du den Betrag nicht dabei hast, den du geben sollst von Gott her, dann einfach kannst du die Verpflichtungserklärung nehmen und auch die in den Eimer reintun. Wenn du über Livestream zuschaust, werden die Infos eingeblendet, wie du geben kannst per PayPal, per Kreditkarte oder per Überweisung sind die Möglichkeiten. Tu einfach das, was er dir zeigt und dann einfach hier vor Ort geben wir die Eimer durch. Und während ihr die Eimer durchgebt, gebe ich euch auch nochmal kurz ein, zwei Zeugnisse weiter. Ich hatte ja am letzten Gottesdienst gesagt, auch Leute dazu aufgefordert, einfach mitzuteilen, was Gott im letzten Jahr für sie getan hat. Und da sind auch per E-Mail Zeugnisse gekommen. Hier lese ich dir vor, zwei Zeugnisse. Das eine schreibt jemand: Liebes Glory Life Team, vor circa 3 Monaten ließ ich von Georg Karl für mich beten, da ich dringend Mitarbeiter benötigte für meine Autowerkstatt in Konstanz. Jeder, der einen Betrieb hat, weiß, dass es zurzeit das größte Problem ist, qualifizierte und verantwortungsbewusste Mitarbeiter zu finden. Ich habe mich auf 6 Portalen bundesweit angemeldet, viele Gespräche mit Jobvermittlern geführt, Ergebnis katastrophal, so viele schlechte, unbrauchbare Bewerber, dass ich tatsächlich Angst bekam, wie es überhaupt weitergehen soll. Und plötzlich, also nach dem Gebet, kam ein Bewerber nach dem anderen zu mir ins Geschäft, sozusagen aus heiterem Himmel. Die augenblickliche Situation ist jetzt die, dass ich mehr Mitarbeiter habe als Arbeit. Gott hat offensichtlich sehr viel Humor. Ich kann nur jeden ermutigen, auch in der auswegslosesten Lage Gottes Herrlichkeit und seinen Sieg zu proklamieren. Dranbleiben ist entscheidend. Halleluja. Amen. Und Zeugnis Nummer 2. Vor circa 4 Monaten hatte ich einen Termin bei einem Urologen, da ich häufigen Harndrang hatte. Außerdem war der PSA-Wert erhöht auf 2,0. Vor etwa 4 Wochen war ich wieder beim Urologen zur Kontrolle. Zu meinem Schrecken hatte sich der PSA-Wert vervierfacht, also 8,0. Verdacht auf Prostatakrebs. Kann niemand gebrauchen, aber ich zurzeit schon 3-mal nicht. Keine Zeit für 1000 Bestrahlungen mit Nebenwirkungen. Ich ließ nach dem Gottesdienst in Filderstadt für mich beten. Der Eindruck war, alles soll mir Angst machen. Es gibt gar keinen Krebs. Ich ließ ein MRT machen, Ergebnis Prostata in Ordnung, aber stark erhöhter Verdacht auf Krebs im Enddarm. Nicht so ermutigend, aber ich spürte, dass der Feind seine Strategie einfach nur geändert hatte. Ich ließ am 22.12.23 eine Darmspiegelung machen, Ergebnis Darm komplett in Ordnung, eine Zyste im Enddarm wurde gleich mit entfernt. Häufig entsteht der Eindruck, dass die Ärzte über Gesund und Leben und Tod entscheiden. Ich geriet in so eine Art Schicksalsergebenheit hinein, Abhängigkeit von der Medizin. Das raubt jede Sicht für die Realität, dass Gott alleine hier der Entscheider ist. Keine Frage für mich, Ärzte sind wichtig und haben eine Funktion, aber sie entscheiden niemals über Leben und Tod. Nochmals vielen Dank für eure Gebete. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus.